Aufgabe: Silbenhüpfen. Hier hüpfen die Wörter auf einem Trampolin. Mach mit und hüpfe bei jeder Silbe, wenn du die Wörter liest. Du kannst dafür entweder aufstehen und neben deinem Tisch hüpfen, oder du kannst auch deine Finger auf dem Tisch hüpfen lassen.